Schönen, hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ob die Gärtner heute da sind? Die sind heute nicht da. Nee. Dann ist es immer so jeden zweiten Den Mittwoch. Ersten und den dritten Mittwoch. Also dann die waren vorige Woche da. Also nächste Woche dann wieder. Das wäre dann wieder. Ja, könnte sein. Erste und dritte. Ja. Gut. Ach, schön. Gut, nee. Ja, tschüss. Ja. Und wir hatten das halt mit unserem, wir waren ja so dran gewohnt, wenn man jeden Tag irgendwas sieht, man weiß es, anders geht es nicht. Es war natürlich, die Leute in den Gartenanlagen, die durften nicht übernachten drinnen. Ne? Oder dann diesen Ärger mit den Passierscheinen, den man jedes Mal beantragen musste, wenn man Besuch haben wollte. Es war ja nur Lauferei, nur Springerei und auch Schikanen. Wurden auch viel gemacht, dass er so lange gewartet, bis der Besuch mit dem Zug nicht mehr kommen konnte, dass der Zug halt schon weg war. Natürlich durch diese Grenzöffnung und war mitten im Herzen, wieder, wie man so sagt, mitten im Herzen von Thüringen liege ich mir ja immer. Also es ging durch Reiseverkehr, Autos, die einen nach die Seite, die anderen nach die Seite. Wenn man so aus dem Dornröschenschlaf ganz plötzlich Tag und Nacht nur Autos um sich hat, da kriegt man erstmal einen Kopf dran, ne? Das ist ja klar. Es war aber was Positives, man hat es gerne und man hat sich jetzt dran gewöhnt, jetzt ist auch schon wieder ruhiger geworden. Ne? Also es ist, man fragt sich, wie sowas passieren konnte, dass die Grenze weggekommen ist. Das begreift man auf der einen Seite irgendwie gar nicht, ne? Denn die war ja eigentlich gebaut und gemacht, dass sie noch länger halten sollte. Und es ist wirklich jetzt, was sagen, der Stein ist runter. Man kann nun endlich mal das sich vornehmen, was man schon immer gedacht hat. Auch mal beim einfachen Spaziergang angefangen, dass nun auch das Auto da ist, dass man nicht ewig so warten muss. Das waren ja so viele Kleinigkeiten.